Sheesh. Turn up. Ich bin der Shit, denn ich habe Mula. Dein Vater ist ein Schwula. Und ich bleibe cooler als deine ganze Gang, denn ich habe Scheine, man. Ich bin der Shit, denn ich habe Mula. Dein Vater ist ein Schwula. Und ich bleibe cooler als deine ganze Gang, denn ich habe Scheine, man. Goldketten, Designer, Gürtel, Hustensaft und Fast Food. Während du mit der U-Bahn fährst, kapp ich neue Cars, Dude. Denn ich finde Cars gut, 100.000 Euro Shit. Ich bin der Shit, denn ich habe 100.000 Euro mit 100.000 neue Klicks drauf auf YouTube. Denn der Boy ist cooler als ein Ice Cube. Und ähnlich so wie Ice Cube bin ich ein großer Star. Und weil ich keinen Fick geb, kauf ich eine Audemars, Breitling Daytona oder eine Watch von Boss. Mein Dick ist lang so wie der Koloss von Rottendorf. Ich bin der Hot Boss, ich bin der Fendi Pimp. Du fragst dich, warum Edelsteine drauf auf meinem Handy sind. Das ist wert, Tü, das ist nur ein Bit Money. Ich seh dein Kontostand und finde diesen Witz funny. Komm und sip, Honey. Das ist Mali Wasser und later sagt die Bitch in der Club an meinen Lali Hustler. Ich bin der Shit, denn ich habe Mula. Dein Vater ist ein Schwula. Und ich bleibe cooler als deine ganze Gang, denn ich habe Scheine, man. Ich bin der Shit, denn ich habe Mula. Dein Vater ist ein Schwula. Und ich bleibe cooler als deine ganze Gang, denn ich habe Scheine, man. Alabasterstatuen drin in meiner Residenz. Dieses Jahr mach ich eine Tour, denn ich habe eh die Fans. Und weil ich jetzt Fame bin, wollen Groupie Bitches Brain geben. Du sagst, dass du cool bist, so wie Hustensaft Jüngling von wegen. Ich komme zu Gucci so gegen 8 Uhr. Ich brauch keinen Private Jet, denn ich chill auf ner Yacht. Nur im Yachtclub, im Nachtclub. Das ist, wo wir relaxen, wo wir flexen. Du bist nur im Internet, einem Boy am Texten. Internationale Transaktionen, denn ich bin krass am Baden. Du und deine Penner Squad wollt euch was bei Primark holen. Keine Kohlen, Bitch. Doch wir haben das Dinero und ich habe Sugar Boy. Doch ich red nicht von Ferrero, Nutella Homeboy. Ich hab Geld auf meinem Teller, denn das sind Peanuts. Komm und bring mir jetzt meinen Lean, Schatz. Ich bekomm den Shit geliefert, importiert aus Switzerland. Und danach mach ich Drive-Wise aus dem Rip von Mercedes-Benz. Ich bin der Shit, denn ich habe Mula. Dein Vater ist ein Schwula. Und ich bleibe cooler als deine ganze Gang, denn ich habe Scheine, man. Ich bin der Shit, denn ich habe Mula. Dein Vater ist ein Schwula. Und ich bleibe cooler als deine ganze Gang, denn ich habe Scheine, man. Haha, shit, turn up. Hustensaft Jüngling. Swag.